Was willst du hier? Was willst du hier? Das Land ist kalt und ohne Fröhlichkeit und Wälder, die Sonne scheint aus Wolkenspalt nur selten warm auf karge Felder. Was willst du hier? Was willst du hier? Was willst du hier? Die Möwe schreit, die Fische rudern stumm, die Kähne hoch über Wassers Einsamkeit sind durch den Nebel wilde Schwäne. Was willst du hier? Was willst du hier? Was willst du hier? Es droht das Moor, verdreckt das Meer. Am Ufer schrecken Krüppel, beiden das Dasein will dir zu schwer. Du wirst dich niemals, niemals hier bescheiden. Was willst du hier? Was willst du hier? Was willst du hier? Ein schwarzer Schlaf erstickt das Leben aller Enden und irgendwo blöd steht sein Schaf. Hier wird sich niemals, niemals etwas wenden. Was willst du hier? Was willst du hier? Ich bleibe hier.